Meine Damen und Herren, die Novemberrevolution hat dem deutschen Volke das Recht gegeben, selbst über sein Schicksal zu bestimmen. Im Obrigkeitsstaat der Vorkriegszeit hatte der Reichstag das Recht der Kritik, aber keine Macht. Wenn der Reichstag Wünschen Wilhelms des Zweiten entgegen war, verlor er immer das Spiel. Das Gegengewicht des Reichstags war der Bundesrat. Die Vertretung der vom König von Preußen geführten Regierungen der deutschen Bundesfürsten. Wilhelm II. Stützte sich auf den preußischen Militarismus, wenn er gegen das Volk aufpumpen wollte. Die Zickzack-Politik Wilhelms II. Hat das deutsche Volk in den Weltkrieg geführt. Als Errungenschaft der Revolution wurde nach dem Kriege in der Verfassung von Weimar festgelegt, dass der Wille des Volkes nunmehr in Deutschland oberstes Gesetz sei. Seither ist die Stellung des Reichstags so stark, dass er im Konfliktfalle immer seinen Willen durchsetzen kann. Der Wille des Reichstags wird bestimmt durch die Wählerinnen und Wähler. Diese haben damit nicht nur ein Recht erhalten, sondern vor allem eine Pflicht übernommen. Der verhindern will, dass das deutsche Volk von neuem die Beute auswärtiger kriegerischer Konflikte wird, der muss für die Partei des Friedens und der Völkerverständigung eintreten, für die Sozialdemokratie. Wer verhindern will, dass die Deutsche Republik von ihren monarchistischen Feinden regiert wird, der muss eintreten für die einzige Partei, die seit ihrer Gründung vor mehr als 60 Jahren stets republikanische Grundsätze verfochten hat, für die deutsche Sozialdemokratie. Die republikanische Verfassung ist nur ein Stück Papier, wenn hinter ihr nicht die Heere der Republikaner stehen, jederzeit bereit, sie mit allen Mitteln gegen jeden Angriff zu verteidigen. Wir haben uns aber nicht auf die Erhaltung der Republik zu beschränken, die in der Zeit schwerster äußerer und innerer Not die einzig mögliche Zuflucht der deutschen Stämme wurde. Es gilt zu verhindern, dass die deutsche Republik in den Händen der deutschen Kapitalisten zur Geldsackrepublik wird. Wer für den sozialen Ausbau der deutschen Republik wirken will, der stehe zur deutschen Sozialdemokratie. Die Republik ist uns auf andere Art beschert worden, als dass unsere großen Vorkämpfer Bebel, Auer, Singer, Wilhelm Liebknecht ersehnt haben. Sie kam zur Welt, als das deutsche Volk nach dem Verluste des Weltkrieges ohnmächtig niedergebrochen war. Aber gerade weil die Republik in einer Zeit größten Schmerzes geboren wurde, wollen wir sie erst recht lieb haben. Denn uns Sozialdemokraten ist die Republik der Boden, auf dem wir den Endkampf um die Erreichung unserer sozialistischen Ziele ausfechten werden. Ein Kampf, in dem wir siegen werden, sobald die Massen des deutschen Volkes ihre Macht erkannt haben und einsehen werden, dass der politischen Befreiung die ökonomische Befreiung aus den Fesseln der Lohnsklaverei folgen muss, damit auf Erden ein wahres Reich der Freiheit entsteht.